selbst mit diesem Wissen hatte ich noch ein gewisses Maß an Mitgefühl für sie übrig. Sie waren unter die Klapperschlangen geraten und von Giftzähnen zu Tode gebissen worden. Wer würde angesichts eines solchen Endes nicht wahnsinnig? Und wer würde nicht liebend gern zurückkehren, um jene Kindheit weiterzuleben, die einem versagt geblieben war, und sei es durch die Versklavung anderer? Ich schob den Kinderwagen ein paar Mal hin und her, als wollte ich ein quengeliges, kolikgeplagtes Baby in den Schlaf wiegen. Ich fragte mich, ob sich wohl jemand anderes derart hätte vereinnahmen lassen wie ich, und kam zu einer abschlägigen Antwort: Ich war perfekt für diese Rolle. Ein verwitweter Mann, der immer noch der eigenen Trauer nachhing. Ich ließ die Griffe los und wartete, ob sich Protest regte, doch nichts geschah, das »Sieh uns an, fahr uns, zieh uns an« blieb aus. Ich verließ die Garage und wollte nur die Morgensonne auf meinem Gesicht spüren. Ich hob den Kopf, schloss die Augen und sah das Rot unter meinen Lidern. Ich stand wie in Meditation oder Anbetung da, in Erwartung einer Eingebung, wie mein überirdisches Problem zu lösen sei, ein Problem, das ich mit niemandem teilen konnte. »Jetzt soll ich diese Frau auch noch beerdigen, weil sie sonst niemanden auf der Welt hat, zumindest nicht auf dieser Welt. Aber bin ich in irgendeiner Weise besser dran als sie? Bei mir sind auch alle tot. Meine Eltern sind tot, mein älterer Bruder ist tot, meine Frau ist tot. Wer wird einst mich begraben? Und was werden diese Zwillinge aus der Hölle, vorausgesetzt sie bekommen ihren Willen und verwandeln mich in eine männliche Version von Delta Dawn, nach meinem Tod tun?« Man muss nur einen Blick auf die Sterbetabelle werfen, um sich auszurechnen, dass es bis dahin so wahnsinnig lange nicht mehr ist. Werden sie einfach eingehen und sind dann nicht mehr da? Ich kann Ellie beerdigen, aber wer beerdigt mich? Ich schlug die Augen auf und sah als erstes Ellies Schlangenstock auf dem Boden, exakt an der Stelle, wo der Kinderwagen bei seiner Rückkehr immer gestanden hatte. Anders als bei der Wanne voller Schlangen handelte es sich wohl nicht um eine Einbildung, das hier war weder eine Vision noch eine Heimsuchung. Auch war kaum anzunehmen, dass die Zwillinge den Stock dorthin gelegt hatten, die Zwillinge setzten ganz auf ihren Kinderwagen. Ich hob den Stock auf, er war real, aber das Edelstahlrohr fühlte sich lediglich warm an. Hätte er länger im schattenlosen Hof gelegen, wäre er jetzt so heiß, dass man ihn kaum anfassen könnte. Aber hier war niemand gewesen. Wer also hatte den Stock aus der Garage geholt? Mit dem Stock in der Hand traf mich auf einmal die Erkenntnis, dass ja nicht nur meine Eltern, mein Bruder und meine Frau tot waren. Es gab noch jemand anderen, jemanden, der schon in jungen Jahren auf entsetzliche Weise ums Leben gekommen war. »Ted?« Die Frage, geäußert von einem alten Sack im leeren Hof einer grotesk überdimensionierten Protzvilla auf den Florida Keys, hätte mitleiderregend, wenn nicht gar verrückt klingen müssen, aber das war nicht der Fall. Deshalb redete ich weiter. »Ted? Bist du da?« Nichts. Es gab nur den unbestreitbar realen Schlangenstock. »Kannst du mir helfen?« Ich ging zu dem maroden Aussichtspavillon am Ende von Gregs Plankenweg. Den Schlangenstock hatte ich wie einen altertümlichen Vorderlader geschultert, einen ohne Bajonett, dafür aber mit diesem abgefahrenen Haken. Auf dem Boden des Pavillons lagen ein paar verschimmelte Schwimmwesten, die nicht so aussahen, als hätten sie je eine Seele gerettet, und daneben ein antikes Boogieboard mit einem Dekor aus Waschbärenkacke. Ich setzte mich auf die Bank, das morsche Holz knirschte unter meinem Gewicht. Man musste kein Hercule Poirot sein, um zu schlussfolgern, dass Greg sich nicht oft hier aufhielt. Er besaß ein 8-Millionen-Dollar-Haus an der Golfküste, aber dieses an sich hübsche Häuschen glich mehr einem vergessenen Außenklo im abgehängten Teil von Louisiana. Aber ich war nicht gekommen, um die Architektur zu bewundern, sondern um nachzudenken. Okay, das war Quatsch. Ich war hier, um den Geist meines verstorbenen Sohnes zu beschwören. Es gab mehrere Methoden, Kontakt zum Jenseits aufzunehmen, vorausgesetzt, die Toten waren nicht ganz ins Nirgendwo abgeschwirrt, sondern nahmen immer noch Anteil an den Vorgängen in dieser Welt. Ich hatte das schnell im Internet recherchiert. Eine Möglichkeit war ein Hexenbrett, doch so etwas besaß ich nicht. Man konnte aber auch eine Kerze und einen Spiegel benutzen, doch nach dem, was ich gestern Abend auf meinem Handy-Display gespiegelt gesehen hatte, traute ich mich nicht. Es gab definitiv Geistwesen in Gregs Haus, und die waren alles andere als freundlich gesinnt. Letztlich saß ich also ohne jedes Hilfsmittel hier in diesem baufälligen Häuschen.